Fanboys. Heute mit dem Marcel. Ja, und wieder im Duett mit dem Martin diesmal. Hallo. Jetzt haben wir komplett durchrotiert. Stimmt, wir hatten jetzt irgendwie alle Kombinationen mal durch. Mhm. Ich und Dom. Brauchen wir noch Solo-Folgen. Solo-Folgen? Hey. Ja. Nee, ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen, das wäre mir jetzt zu anstrengend. Ich glaube, ich habe genau zugehört bei der letzten Folge, aber die 116 nicht gehört. Okay. Das müssen wir wieder ändern. Du hast die 116 nicht gehört? Ja, das ist die Folge 116 ist. Ach so, wir haben es nicht gesagt. Ja, stimmt. Ja, wir haben auch nichts gegoogelt und deswegen nicht haben da bist, liegt das alles brach. Deswegen haben wir jetzt die Folge 117. Mhm. Ich habe hier was Schönes gefunden, nämlich aus dem bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 117, Scheingeschäft. Scheingeschäft. Wird eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, mit dessen Einverständnis nur zum Schein abgegeben, so ist sie nichtig. Ah, das hat also nichts mit Münzgeschäft zu tun. Nein. Da kommen wir jetzt zu den aktuellen News. Island hat gewählt und sich für die eurokritischen Parteien entschieden. Ja, quasi auch ein Scheingeschäft. Genau. Ja. Und erstaunlicherweise die isländische Piratenpartei sitzt jetzt im nationalen Parlament. Das ist ja auch ein... Okay, wie viele Sitze? Drei Sitze ist ja auch was Neues. Das erste nationale Parlament. Ja. Und meine Hoffnung ist ja auch, dass die isländischen Piraten sympathische Menschen sind. Ich glaube, dass Moment, irgendeine Frau, die mit WikiLeaks, die mit der WikiLeaks-Sache zu tun hat. Genau. Ja, genau. Ich habe jetzt den Namen auch gerade nicht parat. Ja, schlimm. Ja. Wir sind schlecht vorbereitet. Aber es kam ja auch so überraschend. Genau, du hast es ja mir gerade erst gesagt, dass du darüber reden willst. Ja, ich wollte es bloß so am Rande erwähnen. Ja. Und dann können wir eigentlich schon richtig einsteigen. Yay. Wir werden heute eine etwas ludozentrische Folge haben. Eine ludozentrische Folge, das sind ja die allerliebsten Folgen eigentlich. Ihr habt ja gehört, letzte Woche, wir waren beide auf der Amaze, aber dazu dann später. Genau, der Amaze-Teil kommt nahe dem Schluss. Ja. Erstmal zu einem Thema, da wurde ich gebeten, mal was dazu zu sagen. Okay. Da ich selbst ja auch Brettspielentwickler bin und es gibt von der Spieleautorenzunft, das ist sozusagen die Gewerkschaft der Brettspielentwickler, eine Petition. Ja. Und zwar geht es darum, das Urheberrecht anzuerkennen bei Brettspielen. Ja. Also man muss ja wissen, beim Urheberrecht, das ist immer alles ein bisschen schwammig und es gibt aber einige Medien, die explizit aufgeführt sind im Urheberrecht. Also Bücher, Filme und so weiter. Also das, was man einfach Mainstream-mäßig kennt. Ja. Genau. Und jetzt wollte die Spieleautorenzunft einen Mustervertrag ausarbeiten mit den Spieleverlagen. Mhm. Sowas darf man, glaube ich, bloß, wenn man so eine Art Gewerkschaftsstatus hat. Okay. Weil sonst ist das ja eine unlautere Absprache. Wie nennt man das? Kartellrechtlich. Ja. Und das war wohl einer der, also weil die Spieleverlage verschärfen gerade ihre Bedingungen. So ein Spieleautor verdient ungefähr 2,5% vom Endverkaufspreis bei einem Spiel. Und das soll jetzt noch weiter gedrückt werden. Okay. Genau, und die Spieleverlage haben das zum Anlass genommen, zu bestreiten, dass es überhaupt ein Urheberrecht auf Brettspiele gibt. Okay. Und mit der Argumentation? Mit der Argumentation, dass das ja nicht explizit im Gesetz steht. Ja. Ungefähr. Steht da Code drin zum Beispiel? Da bin ich mir unsicher. Bist du dir unsicher? Also die Sache ist ja die, dass Ideen nicht patentierbar sind. Mhm. Gerade beim Brettspiel ist es natürlich scharf an der Grenze. Weil naja, aber wenn eine Handlungsanweisung. Aber patentierbar und Urheberrecht sind ja nochmal zwei verschiedene Dinge. Ja, nicht patentierbar. Ich meine, ja, stimmt. Patentierbar und Urheberrecht sind zwei verschiedene Dinge. Ja, weil ich habe Urheberrecht an meiner Software, deswegen muss ich es jetzt nicht unbedingt patentieren können. Genau, ich finde es ja auch gut, dass Brettspiele nicht patentierbar sind. Ja. Die paar Beispiele, die man da so gehört hat, wo Patente auf Brettspiele, auf bestimmte Teile von Brettspielen durchgesetzt worden, die haben mich auch eher geärgert. Also es gibt zum Beispiel so einen Würfelturm, da wirft man Klötzchen rein und die Klötzchen, die unten rauskommen dann, die darf man dann benutzen als Spieler. Ist eine nette Idee. Ich finde es ziemlich dämlich, das zu patentieren. Hm. Das hat auch dazu geführt, dass halt mit dem Mechanismus keine Spiele mehr entstanden sind. Ja, klar. Oder das berühmteste Beispiel ist bei Magic das Tappen. Also Tappen heißt, die Karte um 90 Grad zu drehen, um anzuzeigen, dass man... Ach, wirklich die Bewegung des Tappens ist patentiert. Ja. Also nicht die Bedeutung, sondern die Bewegung. Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es nur patentiert war, das Tappen zu nennen. Und wenn man es dann 45 Grad dreht, ist es nicht so schlimm. Das weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß auch nicht, ob das Patent immer noch existiert, aber da gab es viel Aufregung. Okay. Nun ist es mit dem Urheberrecht ja immer so eine Sache und wir kennen die ganze Problematik und ich stehe immer noch auch fest zu meinem Standpunkt, dass Nutzer und Entwickler und Autoren zusammenarbeiten sollten und sich nicht gegenseitig verfolgen und ins Gefängnis bringen. Okay. Hier haben wir aber einen Fall, wo tatsächlich es um die Macht sozusagen der Verwerter geht, die natürlich an den die Produktionsmittel noch in der Hand haben. Ja. Gerade weil Brettspiele eben noch ein physisches Medium sind. Mhm. Und da sehe ich das Urheberrecht durchaus in seiner Schutzwirkung. Ja. Dass es eben die Kreativen davor schützt, ja, von einem Konzern, der sich das einfach leisten kann, weil er sich durch unser Wirtschaftssystem eine gewisse Macht aufgebaut hat, so eine Position erarbeitet hat. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, eben zu behaupten, so da gibt es jetzt kein Urheberrecht drauf, weil das wird nicht explizit genannt als Werk. Ja, das ist natürlich der nächste Punkt. Wenn wir in einer Welt leben, in der es Urheberrecht gibt, dann ist es für mich offensichtlich, dass Brettspiele da auch darunter fallen. Ja. Also mir ist bloß wichtig, dabei zu sagen, dass man eben diese beiden Themenkomplexe trennt. Was Urheberrecht, also hat ein Produkt überhaupt Urheberrecht und was müssen wir am Urheberrecht verändern? Ja, natürlich. Genau. Also da gibt es diese Petition, die kann man immer noch unterschreiben. Also wenn ihr euch Indie fühlt, dann ist das vielleicht auch ratsam. Wenn ihr euch Indie fühlt. Ja. Ja, das Indie ist ja ein Lebensgefühl. Also ja. Vielleicht da nochmal ganz kurz zu sagen, im Grunde geht es da auch um einen Schutz gegenüber diesen geschlossenen Räumen, die in allen Bereichen jetzt aufgebaut werden. Mhm. Also gegenüber einen Schutz, dass sich Verwerter einer Infrastruktur bemächtigen und da die Regeln diktieren. Wie das eben auch im App Store ist, da kommen wir ja auch nochmal kurz zu, ja. Wo es manchmal auch mal sinnvoll sein kann, aber okay. Mal was anderes, was mir gerade aufgefallen ist, was ich hier schon immer mal fragen wollte. Mhm. Du sagst immer von, oder ich denke mich zu erinnern, dass du meistens sagst, du bist Brettspielentwickler. Ja. So. Aber du sagst selten, du bist Spieleautor. Siehst du da einen Unterschied oder ist das eine bewusste Aussage? Na gut, also früher war der Begriff Spieleerfinder geläufig. Mhm. Dann wurde der ganz bewusst gesetzt, also Spieleautor, um eben diese Nähe zum Buch zu haben. Mhm. Ich denke, es ist ein anderer Prozess, als ein Buch zu schreiben, ein Spiel zu machen. Okay. Ein Entwickler sage ich deswegen immer, weil es viel mit Aktion und Reaktion zu tun hat. Okay. Es hat auch viel damit zu tun, dass du eine Welt, die Regeln einer Welt schaffst, und selber in diese Welt eintauchst, ohne zu wissen, wie sich die Regeln auswirken werden. Hm. Also du kommunizierst sozusagen mit dem Medium danach. Und deswegen finde ich Entwickler ganz gut. Na, das ist natürlich jetzt entlehnt aus dem Computerspiel. Ja. Ich finde, es trifft ganz gut das, was wir tun. Wir haben natürlich selber diese Ideen, aber wir arbeiten auch damit und es ist nicht einfach, ich kann nicht alles selber festlegen, sondern die Welt spricht auch wieder zu mir zurück bei einem Buch. Aber im Grunde ist das immer so eine politische Frage, welchen Begriff man wählt. Ich finde ihn halt jetzt am passendsten und ich habe jetzt mit den anderen Begriffen auch wenig Probleme. Also Spieleerfinder wurde hauptsächlich deswegen abgelehnt, weil die Argumentation war, das wirkt so, als hätte man eine Eingebung und dann... Ja. Und es wirkt auch ein bisschen so technisch. Ja, das wirkt so ein bisschen Deus Ex Machina, so irgendwie. Oh, das Brettspiel steigt vom Himmel herab und dann ist es da. Ja, und dieses Autor sollte immer betonen, dass wir auch wirklich künstlerische Arbeit leisten. Aber ich finde diese ganze Diskussion über können Spiele Kunst sein oder nicht, sowieso recht albern. Ja. Ja, kann die Antwort auf kann X Kunst sein ist meistens ja. Ja. Ja. Ja, ich habe da auch dann einfach gefragt, Warte mal, ich muss den Tweet raussuchen, den muss ich mal vorlesen, den ich da gemacht habe dazu. Du kannst ja noch was anderes dazu erzählen erstmal. Ja, ich kann kurz erzählen, als Aside, während Marcel seinen Tweet sucht, dass wir auf der Amaze, zu der wir ja nachher noch mehr erzählen, auch festgestellt haben, dass viele der Indie-Entwickler jetzt auch irgendwie auch Brettspiele interessant finden. Ja, das ist unglaublich. Das fand ich auch sehr, sehr lustig, wie viele dann so als Seitenprojekt Brettspiel machen oder sagen, ich will in den Brettspielmarkt rein. Der Brettspielmarkt, das ist ja unglaublich so breite Brettspielmarkt. Ja, fand ich sehr lustig. Also der Tweet geht so, ich übersetze ihn mal auf Deutsch, ich habe ihn auf Englisch geschrieben. Eine Campbells-Suppe geht in eine Bar und fragt eine Pfeife, können Spiele Kunst sein? Die Pfeife antwortet, ich weiß nicht, ich kann nicht mal eine Pfeife sein. Das ist so großartig. Also ich muss dich jetzt nicht über den grünen Klee loben, du weißt eh, dass du gut twitterst. Okay, das ist jetzt peinlich. Ja, nee, die Symbolik, die da drin steckt, ist großartig. Ja. Ja. Gut, an dieser Stelle genug zu Eigeninterview und Lob. Lass uns kurz über das traurige Thema. Die handfesten Sachen reden, ja. Naja, so handfest war das ja jetzt nicht. Das war so traurig, diese Fanboys-Folge nachzuhören. Ja, ja. Naja, es geht um die WWDC, um es mal kurz gesagt zu haben. Die WWDC, wir erinnern uns, letzte Woche gab es Karten am Donnerstag. Mhm. Und es gab diese Karten für genau 90 Sekunden. Ja, eure Prognose war 2 Minuten. Ja, da waren wir ja richtig gut eigentlich. Ja. Ich glaube, es war auch ironisch gemeint. Ja, wir haben es nicht so wirklich geglaubt. Aber es war dann tatsächlich so, dass innerhalb von 90 Sekunden diese Veranstaltung mit 5000 Tickets um den Dreh einfach mal ausverkauft war. Was dann auch dazu führte, dass die Coding Monkeys genau ein Ticket bekommen haben, von den 5, die sie wollten. Das heißt, ich werde wohl nie zur WWDC kommen. Ja, aber es wundert mich nicht, wenn man das mit Ansage macht. Also es war ja, man muss mal ein Jahr zurückgehen. Es war ohne Ansage, es war für Amerika mitten in der Nacht, als sie dann diese, relativ früh. Es war vormittags und früh morgens, je nachdem, wo du in Amerika warst. Okay, aber es war einfach zu einer beliebigen Zeit. Hm. Es war nicht unbedingt eine günstige Zeit und Wobei es war halt jetzt irgendwie eine Stunde oder zwei später. So, das war halt irgendwie für Japan ein bisschen ungünstiger dieses Mal und dafür ein bisschen günstiger für die Westküste. Aber ich denke halt, wenn man das dann mit Ansage macht, dann ist es selbstverständlich. Ja, natürlich. Aber interessant so im Kontrast zu diesen Verkaufszahlen-Sachen, die ihr letztes Mal auch angeschnitten habt. Apple braucht bloß WWDC-Tickets zu verkaufen, dann. Ja, also die Google I.O. hat ein bisschen länger gebraucht, bis sie ausverkauft war, wenn man das jetzt daran messen will. Ja, also Dominik wird dann da hinfahren und vielleicht auch für die Fanboys irgendwie so ein, zwei O-Töne einfangen. Mal gucken. Der Rest bleibt traurig zu Hause und weint in seine Tastatur. Aber ihr habt ja auch erwähnt, die Live-Übertragung wird ja immer besser. Also nicht Live-Übertragung, sondern die Übertragung, die, wie man an die Sachen rankommt. Mediale Aufbereitung. Die mediale Aufbereitung, genau. Ja, das war das. Also es gibt die Videos am gleichen Tag zumindest, in dem der Vortrag gehalten wird. Zumindest liest sich das so. Und das wäre ja dann auch schon, zumindest was die Vorträge angeht, ja auch ein Zuckerl. Ein Zuckerl. Ein Trostpflaster. So viel zum traurigen WWDC-Thema dieser Woche. Wenn ihr Tickets bekommen habt, dann fühlt euch glücklich. Also man musste wirklich nur einmal so bei WebObjects gegen die Wand laufen und schon gegen nichts mehr. Naja, also man muss sich eigentlich heutzutage einen Bot schreiben, damit man Tickets kriegt. Ja, das könnte sein. Haben wahrscheinlich auch einige gemacht. Das glaube ich auch. Wobei muss man ja dann auch nicht wirklich, weil man wusste ja den Zeitpunkt und man wusste ja nicht, wie genau man wo klicken muss. Insofern. Ja, aber wenn ich 20 Rechner gleichzeitig drauf loslasse, ist es vielleicht günstiger. Naja, gut. Kann sein. Ja, egal. Oder man holt sich Studenten, die das machen. Genau. Das nächste Mal stellen wir irgendwie 5 Studis an. Praktikum zu verlosen. Genau. 90 Sekunden lang. Ja. Das ist ein 90-Sekunden-Praktikum, jetzt neu bei den Codemonkeys. Naja, gut. Wo wir schon bei der Vergangenheitsaufbereitung sind, habe ich heute nochmal einen sehr guten Artikel zur Telekom-Drosselung und inwieweit das dann irgendwie mit Netzneutralität und neuen Marketingmodellen und neuen Businessmodellen, die die Telekom gerne hätte, zusammenhängt. Von IHDL auf ihdigitallife.de verlinke ich an der Stelle, ist eine echt eine Leseempfehlung, und verlinkt zum Schluss auch auf die Kampagne für echtes Netz, die ja da irgendwie auch so ein bisschen jetzt federführend so das Heft in die Hand genommen hat. Ich finde es ein bisschen gruselig, wie das jetzt so einfach nebenbei passiert, dass die Netzneutralität aufgegeben wird. Und als wir zum ersten Mal über diese Drosselung berichtet haben, war mir das auch noch gar nicht so bewusst, dass ja man einfach bestimmte Dienste dann buchen kann und die sind dann kostenlos. Ich meine, im Grunde haben die solche Sachen, die werden nicht gedrosselt, das meinte ich. Im Grunde gab es ja solche Sachen durchaus auch, oder hätte es vorher geben können, so mit SMS zum Beispiel, ist ja auch ein ganz bestimmter Service. Ja, auch so diese Entscheidung, dass solche Applikationen am Anfang nicht parallel aufs Phone geladen werden durften und sowas. Aber ja, also die Richtung ist schwierig. Ich hoffe, dass die Netzszene nicht so schnell vergisst wie sonst. Ja, also das Problem, das wir hier halt haben, glaube ich, ist, dass es sich halt in für Internetverhältnisse glazialen Geschwindigkeiten abspielt. Ja, das ist ein sneaky Move. Ja, das ist ein sneaky Move, da irgendwie bis 2016 zu warten, weil wenn wir jetzt nicht den Arsch hochkommen, bekommen, dann vergessen wir es, und irgendwie in 3 Jahren stehen wir dann da und denken uns so, was? Ach ja, stimmt. Ja. Ja. Zu dem Thema auch noch zu empfehlen, funktional kaputt von den Mobile Max Kollegen, beziehungsweise deren Zuarbeiter, der da immer fleißig lustige Schnipsel zusammenschneidet aus den Sendungen. Der hat es ja jetzt in die iTunes-Charts geschafft, unter anderem. Und was? ja. das wurde in den iTunes Store eingestellt. Die Erlöse gehen, glaube ich, soweit ich mich richtig erinnere, an die Kampagne für echtes Netz. Und war irgendwie zwischenzeitlich sogar irgendwie auf Platz 50 oder so in Deutschland. Also hat dann so ein bisschen Wellen nochmal geschlagen. Das fand ich sehr schön. Sehr nett. Jo. Ja, und dann friert die Hölle zu? Die Hölle friert zu. Nächsten Freitag, also diesen Freitag, um genau zu sein. Nämlich Berlin bekommt dann doch auch endlich mal einen Apple Store. Und der macht sogar auf. Und ich bin sogar da. Aber und du bist sogar da. Hingehen. Ich glaube, ich gehe hin. Diesen Wahnsinn, diesen Wahnsinn gebe ich mir, glaube ich. Ja. Wo also, ist der denn? Kurfürstendamm, glaube ich. Ah. Ja. Also dieser Gegend braucht doch wieder ein bisschen Aufwertung. Ja, wenn du das nach sagst. Der Wende. Du meinst, Apple kommt jetzt und gentrifiziert da nochmal durch? Nach der Wende hat es doch ein bisschen an Bedeutung verloren, Naja, aber das wird auf jeden Fall wieder sehr lustig. Da gibt es bestimmt übermäßig motivierte Apple Store-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu bestaunen, die irgendwie Saltos schlagen und mit den Händen in der Luft wedeln. Ja. Das wird wieder so ein surreales Erlebnis. Ich glaube, das muss man sich einfach mal wieder angucken. Ich meine, jetzt ist 2013. Warum hat es so lange gedauert? Also warum Berlin so spät kam, verstehe ich. Keine Ahnung. Vielleicht hat das irgendwas mit, also, weiß ich nicht. Und die Kaufkraft ist ja kein Argument bei so einer großen Stadt. Sollte man denken. Es wird ja genug Leute geben, die für dieses Ganze. Du meinst, sie hatten Angst, dass die ganzen iPhone-Hipster irgendwie ständig kommen und sich ihre Homebuttons reparieren lassen, aber nicht wirklich was kaufen? Ja, also ich möchte keinen Genius-Termin machen müssen im Berliner Apple Store. Ja, das könnte ein bisschen überlastet sein, gerade in der Anfangszeit. Also ich kenne da diverse Leute, die irgendwie im Prinzip jetzt schon gerne einen Termin hätten, weil irgendwie ich habe jetzt 10 Jahre gewartet. So in etwa, ja. Ja, auf jeden Fall 3.5. Berlin Apple Store Eröffnung. Kann man sich angucken, ansonsten kann man den dann nutzen, wenn er dann mal auf hat. Da kann ich jetzt noch einen kleinen Erfahrungsbericht beisteuern. Ich habe es jetzt endlich geschafft, meine neuen iPhone-Kopfhörer zumindest halb zu schrotten. Ah. Also die Fernbedienung geht nicht mehr. Okay. Das hat wesentlich länger gedauert als bei dem alten Modell. Ah, das ist ja schön zu hören. Ja, also die sind schon wirklich stabiler, und vor allem macht mal, wenn ihr Lust habt, den Pepsi-Test. Also der Pepsi-Test? Das passiert immer gut, wenn man so die Kopfhörer kurz so um den Hals hängt und sich vorbeugt und dann müsste man noch eine Pepsi bestellen. Ah. Aber wenn die so kurz eintauchen, die alten waren danach zu 90% Schrott, die neuen überleben das erstaunlich gut. Aha. Dadurch, dass einfach die Kapsel geschlossener ist. Okay. Ja. Mhm. So viel. Geht auch Cola? Bist du gemein. Also, macht mal den Pepsi-Test. Ja, ich weiß, wie die Folge heißt. Gut, dann kommen wir jetzt zum journalistischen Herz dieser Sendung, um es mal so auszudrücken. Wir haben nämlich ein Scoop, könnte man sagen. Ein Scoop. Ja, ein exklusives Thema, nur bei den Fanboys. Hier aus erster Hand. Ich weiß gar nicht, wie exklusiv ist denn das? Naja, also so viele Leute haben den jetzt nicht. Also wir reden nämlich jetzt vom Oculus Rift. Ja, genau. Und es begab sich gestern, dass ein Paket mit einem Oculus Rift Developer Kit auf meinem Schreibtisch landete. Genau. Und wir haben das heute mal so ein bisschen ausprobiert. Magst du mal erklären, was ein Oculus Rift ist? Das mache ich total gerne. Weil es ist ja so exklusiv, dass es vielleicht viele noch gar nicht wissen. Ja, es begab sich vor geraumer Zeit, dass auf Kickstarter ein Projekt gestartet wurde, das aussah wie eine Skimaske. Also, falls ihr euch an das Buzzword Cyberspace erinnern könnt, oh ja. Die Symbolfotos dazu, die würden schon ganz gut euch einen Eindruck vermitteln. Das stimmt. Man sieht damit, also es geht um eine VR-Brille, die halt deine Kopfbewegungen quasi mit misst und die übersetzt in Bewegungen, die ein Computer interpretieren kann und dann stereoskopisch Bilder anzeigen kann in 3D. Genau. So. Man sieht damit ein bisschen aus wie Johnny Mnemonic. In, also, du kennst vielleicht diesen, ich finde großartigen, aber viele finden ihn nicht so großartigen Film, wo Keanu Reeves Johnny Mnemonic spielt mit diesen Datenhandschuhen und der VR-Brille und die VR-Brille sieht schon so ein bisschen aus wie das, was Johnny Mnemonic da auf dem Kopf hat. Was man sieht dann auch durch diese Brille, das sieht wohl auch so ein bisschen, also das sieht durchaus sehr beeindruckend aus, finde ich. So, also solche Brillen sind ja nichts Neues. Also ich kann mich erinnern, dass ich in den 90ern mal in einem Irgendwas-Laden war. Die hatten so Spielautomaten und unter einer anderen eben auch einen mit so einer Brille. Ich habe das dann ausprobiert und war total enttäuscht und habe danach das nicht mehr angefasst. Okay, warum warst du enttäuscht? Es war ultra langsam. Mhm. Es hatte zwar 3D-Effekt, aber es war überhaupt nicht beeindruckend. Mhm. Die ganze Sache. Das ist nämlich, glaube ich, so das Ding, das jetzt wirklich neu ist an dem Oculus, außer dass es halt auch für einen leistbaren Preis verkauft werden soll, nämlich die Geschwindigkeit von dem Head-Tracking. So, dass da irgendwie, also die gefühlte Latenz zwischen Kopfbewegung und das Sichtfeld bewegt sich nahezu instantan ist. Also nahezu nicht vorhanden ist als Latenz. Ja, und diese Latenz wird ja immer so wahnsinnig unterschätzt. Ich kann mich erinnern, bei den alten Deutsche Bahnautomaten, da hat man dann gedrückt und das hat stundenlang gedauert, bis der, oh ja. Das dann ankam beim Automaten. Und eben das Gegenbeispiel, das erste iPhone, war, glaube ich, das erste Touch-Interface, was ich in meinem Leben in der Hand hatte, wo eben keine Latenz war. Wo man nicht schreien wollte. Und das macht eine richtig große Menge aus. Ja. Das macht eine große Menge aus und vor allem auch, wenn es darum geht, irgendwie dann den einen realistischen Eindruck zu vermitteln von, ich bin gerade woanders. So, also ich sehe gerade etwas und mein Kopf ist quasi in dieser Realität und beeinflusst wirklich meinen Sichtwinkel. Weil also wenn du da eine Latenz hast, die du spürst, dann ziehst du halt immer so diesen Viewport nach. Ja, also immer so dein Ausschnitt bewegt sich dann immer so hinter dir her und das wirkt halt dann nicht mehr so, als wärst du wirklich da. Und das ist halt beim Oculus wirklich anders. Ja, es gab da ja auch wahnsinnig interessante Experimente, wo Leute gefilmt wurden. Warte mal, wie war das? Sie haben nach vorne gegriffen und die haben auf die Schulter getippt. Mhm. Nein, Andersrum. Sie wurden auf der Schulter berührt hinten und sahen aber vorne, wie sie selber auf der Schulter berührt wurden. Also es wurde gefilmt von hinten und es hat einen ganz komischen außerkörperlichen Effekt gegeben. Ja. Dadurch, dass eben die Bewegungen synchronisiert waren. Das Gefühl, was ich hatte, und das Bild waren synchronisiert. Und wenn man das richtig gut hinkriegt, dann kann man unglaublich strange Effekte erreichen. Und ich denke, dass die Oculus Rift auch das Zeug dazu hat, ja, dass man wirklich eintauchen kann. Der nächste Aspekt ist ja das Blickfeld. Das ist wohl wesentlich breiter als bei herkömmlichen Headsets, Head-Mounted Displays. Ja, also es hat 110 Grad, glaube ich, so an Blickfeld. Und das reicht halt, um wirklich einen Eindruck von ich kann alles sehen zu vermitteln. Also es ist irgendwie, ich kann mir vorstellen, wenn das Blickfeld wesentlich kleiner ist, dann hast du halt so diesen Tunnelblick und es ist halt irgendwie so, quasi du guckst dann durch eine Röhre, ja, so, und das fühlt sich nicht echt an. Und der Oculus ist wirklich so, also wir haben dieses Toskana-Demo gespielt, wo man irgendwie so in einem Haus ist in der Toskana und dann da in dem Haus rumlaufen kann und auch rauslaufen kann und ein bisschen draußen gucken kann, was draußen so passiert. Und da ist man wirklich, also da gibt's wirklich so da gab's wirklich Situationen für mich, vor allem wenn du halt so ein, weiß nicht, so 2-3 Minuten gespielt in Anführungszeichen, dass du wirklich vergisst, dass du jetzt da nicht bist. Ja, so auf eine Art, du weißt natürlich bewusst schon, ich sitze hier im Büro und drehe meinen Kopf, aber du bist trotzdem so in dieser 3D-Welt, dass du plötzlich total irritiert bist, wenn neben dir jemand das Reden anfängt, weil du guckst dann dahin und da steht keiner oder da kommt eine Stimme. So, und also diese Disconnect von ich sehe eigentlich und ich nehme das auch als Realität wahr auf einer gewissen Ebene, aber die echte Realität blutet so von außen noch rein. Ja, das war eine total surreale Erfahrung. Also ich fand es auch wesentlich beeindruckender als 3D im Kino, muss ich sagen. Ja, ja. Weil 3D im Kino hast du eigentlich immer noch diese flache Produktion, Projektion, aus der dann so 3D-Elemente rauskommen. Also als würdest du in so einen Guckkasten. Ja, und du hast halt auch einen fixen Fokus. Ja. Ja, also du musst halt wirklich immer die Kamera entscheidet für dich, was gerade scharf ist und du musst dich darauf einlassen. Ja. Und beim Oculus kannst du halt erstens in alle Richtungen gucken einfach, so, was halt auch schon extrem wichtig ist, dass du irgendwie wirklich mit das Gefühl hast, so hier, ich bewege meinen Kopf und das ist immer da, wo ich hingucke. So. Und auf der anderen Seite ist halt irgendwie so, wie halt Computergrafik so ist, irgendwie alles scharf und du kannst halt irgendwie so, wo du hinguckst, ist es scharf. Ja. Also ich hatte den Eindruck, dass neben Sehen und Hören einfach noch eine neue Dimension dazu gekommen ist, nämlich der Raum. Ja. Ich hatte zum ersten Mal ein Raumgefühl. Das stimmt. Ein Gefühl dafür, was ist groß, was ist klein, wie weit sind Dinge entfernt. Ja, also gerade für Höhe ist auch das ist eine unglaubliche Erfahrung. Also wenn du da irgendwie die Treppe hochläufst in dem Haus und dann nach unten guckst, so, dann hast du zum ersten Mal so dieses Gefühl von Huhaha. Ja, hier will ich nicht runterfallen. So, das hatte ich im Computerspiel noch nie. So, weil das ist halt immer so, du läufst halt da hoch und dann bist du halt da oben und dann kannst du runtergucken, aber du hast nie so dieses Tiefengefühl und dieses Höhengefühl im Vergleich. Das ist schon, also, auch wenn du draußen zum Beispiel so an einem Baum hochguckst, das ist, also, dieses Gefühl für dieser Baum ist größer als ich und ich kann da hochgucken und das ist irgendwie auf eine Art plastisch, die ich in einem Computerspiel noch nie hatte. Also ich würde definitiv gerne Journey mit dem Ding spielen. Oh ja. Allein da durch die Luft fliegen und das alles sehen. Leider gibt es schon eine offizielle Stellungnahme von That Game Company, dass Journey nicht für die Oculus Rift aufbereitet werden wird, weil sie an einem neuen Spiel arbeiten. Sollen sie halt irgendeinen Vertragsfirma da mit. Soll das halt Sony machen irgendwie. Ja, also das ist sehr schade, weil Krummel. Also dieses Spiel könnte ich mir wahnsinnig toll vorstellen damit. Mhm. Also gerade auch mit der Interaktion mit jemand anderem. Ich schaue noch mal rüber, ist er noch da? Und so. Oh ja. Das wäre ja so und geil. Und diese Landschaften und die Größe und das Bombastische, das wäre schon sehr, sehr toll. Ja. Es gibt ein kleines Problem beim Prototyp, also was heißt Problem? Ja, es gibt natürlich nicht nur tolle Sachen am Oculus. Die Pixel sind faustgroß. Ja, also die Auflösung ist irgendwie so nominal bei 1280 auf 800, was halt stereoskopisch dazu führt, dass es irgendwie so eigentlich 640 auf 800 ist. So, also zumindest rechnerisch, vom Sehen her ist es dann schon ein bisschen mehr, so, aber nicht viel mehr. Das heißt, man sieht schon Pixel. Ja. Ja. Also, es ist jetzt nicht HD und es ist nicht Retina, in keinem Fall. Aber, man sieht nicht nur Pixel. Pixel sehen wäre kein Problem, finde ich. Dann würde halt das Bild pixelig aussehen. Man sieht die Zwischenräume zwischen den Pixeln, das Schwarz, man sieht das Rot. Grün, ja, du hast halt das Display quasi direkt auf dem Auge drauf und dementsprechend siehst du halt wirklich so die Display-Elemente. Also da wäre so ein Weichzeichnungsfilter wie in den Filmen aus den 70ern vielleicht gar nicht schlecht. Naja gut, also es hilft ja nicht. Also du kannst ja die Zwischenräume der Pixel nicht weichzeichnen. Ja. Das ist ja, also da klar kannst du da nochmal einen Weichzeichnungsfilter drauf machen, aber dann wird ja das Bild weicher. Und also ich habe meine Brille abgenommen. Ich habe 8 Dioptrien und habe die Pixel noch gesehen. Ja. Na gut, die Entfernung ist halt das Ding. Du sagst, das fertige Gerät, also momentan gibt es ja nur als Prototyp für den Bäcker. Ja. Das fertige Gerät wird ein bisschen. Das fertige Gerät soll eine bisschen bessere Auflösung haben. Jetzt auch nicht was, wo man dann von Retina sprechen kann oder ähnliches. Aber zumindest so in der Größenordnung, ich weiß es gar nicht irgendwie. Also nicht doppelt so viel, aber irgendwie 1,5-fach so viel Auflösung, glaube ich, oder so. Also es ist, ich glaube. Also ich will selbst mit dem Gerät, das jetzt hier da drüben im Büro liegt, will ich im Prinzip schon spielen. Ja. Also da ist mir dann auch wurscht, wenn Halo nicht in 27p läuft, wenn ich dafür den Oculus benutzen kann, dann wäre mir das jetzt schon so egal. Also da so gut ist dieses Erlebnis für mich. Mhm. Und ich glaube, wenn das Dings, das man dann auch kaufen kann, noch mal ein bisschen besser ist von der Auflösung, dann reicht das für die erste Generation von solchen Geräten. Ja. Also ich denke auch, momentan ist das Erlebnis noch so neu und so frisch, dass man das verschmerzen kann. Und ich bin mir sicher, dass da sehr schnell Verbesserungen dann passieren werden. Ja. Und ich bin mir eigentlich, nachdem ich es gesehen habe, auch sehr sicher, dass sich das durchsetzen wird, das Ding. Ich glaube auch. Also ich hab jetzt auch ein paar Mal gelesen im Internet The Future of Gaming und ich habe es immer nicht so ganz geglaubt und ich wollte es immer erst selber sehen. Und also wenn sich das jetzt nicht durchsetzt, dann bin ich schon traurig. So, also das ist einfach so geil. Also man sieht dabei total affig aus, aber man merkt es nicht, weil man hat eine Brille. Das war so ein bisschen. Es ist natürlich wieder ein Riesenkontrast zum Mobile Gaming, weil du schränkst dich wieder viel mehr ein. Also es ist nicht nur, dass ich dann zu Hause da sitze vorm Fernseher und mit meiner Konsole was zocke, sondern ich habe noch mal eine Schwelle zu überwinden an Peinlichkeit, nämlich mich da komplett abzuschotten. Ja gut, also das stimmt. Ist aber zum Beispiel jetzt, finde ich jetzt weniger peinlich als zum Beispiel Google Glass. Ja. So, klar. Weil also bei Google Glass kommt ja nicht nur dazu, dass es halt so ein bisschen dorky aussieht, sondern dass du halt eben im Zweifel auch noch mit deiner Brille redest die ganze Zeit. So, okay, Glass, take a picture. So, diese Spracheingabe an der Stelle ist zum Beispiel was ich viel awkwarder, was ist das deutsche Wort dafür? Seltsamer finde, als wenn ich irgendwie zu Hause auf der Couch mit einer Skibrille sitze. Unangenehmer. Oder peinlicher, weiß ich nicht. Ja, peinlich, seltsam, unangenehm, irgendwie so. Nein, aber das Spielerlebnis wird halt tatsächlich, okay, ich nehme mir jetzt dafür Zeit, dass ich hier eintauche in eine Welt. Ja. Und was ich mir halt toll vorstellen kann, sind diese ganzen Puzzle, 3D-Puzzle-Rätsel. So ein, ich will jetzt gar nicht Myst sagen, aber auch Myst wäre halt toll. The Witness könnte ich mir toll damit vorstellen, Journey sowas, oder Dear Esther. Oh ja, Dear Esther. Ja, das wäre so schön. Das muss dann nicht unbedingt so ein Shooter sein, finde ich. Nee. Aber ein Shooter wäre auch schön. Im Prinzip will ich einfach, also ich muss jetzt dann gleich mal noch Team Fortress installieren, das gibt's ja mittlerweile schon in der Version für Rift, also für Oculus. Das muss ich auch mal gesehen haben, wie sich dann so ein richtiges Spiel anfühlt mit dem Ding. Aber ich glaube, gibt's das ist schon Preis? Sehr amtlich. Das weiß ich jetzt gar nicht. Und Datum ist, glaube ich, Ende des Jahres, oder? Ja, genau. Ja. Also dieses Jahr noch soll es kommen. Aber da kann man definitiv, Achtung, die Augen offen halten nach. Weil das ist wirklich, also ich bin hin und weg, du bist eigentlich hin und weg, ja, glaube ich. Und Tobi auch, der es auch probiert hat, war ähnlich geflasht. Also 3 von 3 hatten dieses Aha-Erlebnis. Insofern, das ist schon mal eine gute Samplemenge so an, ja, wie das so ist. ich bin gespannt. Und ich hoffe, es kommt bald noch mehr Zeug, das man ausprobieren. Ich habe ja auf der Amaze übrigens, großartige Überleitung an der Stelle, gehört, dass jemand an einem Oculus-Bild von Proteus arbeitet. Ah ja. Was bestimmt auch interessant wird. Also Cairo soll auch für Oculus Rift, das hatte ich hier mal erwähnt, gemacht werden, was sicherlich dem Spiel gut tut, weil es sehr monumental ist von der Architektur. Ah. Ja, aber wir waren auf der Amaze. Genau, Amaze oder Indie Connect oder Amaze Indie Connect. Amaze, ich habe jetzt auch einen netten Blog-Eintrag gelesen, wo sich auch da einer den Kopf drüber zerbrochen hat, wie das Ding eigentlich heißt. Tja, wir haben jetzt immer Amaze gesagt. Ja. Das ist, glaube ich, als Kurzform dann durchaus erlaubt. Das Ganze war eine Veranstaltung, auf der sich so die deutsche und europäische Indie-Szene so getroffen hat. In so Berlin. Gefühlt war es so halb-halb, hatte ich so. Ja, denke ich auch. Dachte ich sogar. Deutsch und im Wesentlichen europäisch, ja. In Berlin, in der Urban Spree oder Urban Spree. was im Wesentlichen so eine abgerockte Fabrikhalle ist, so ein bisschen vom Feeling her, mit einem relativ schönen Außenbereich, mit dem man noch ein bisschen rumsitzen kann. Und innen drin gab es im Wesentlichen dann Dev-Kits und PCs, an denen man die Spiele zocken kann, und einen Vortragsbereich. Ja, was gleichzeitig auch zumindest am ersten Tag Probleme bereitet hat, weil die waren nicht akustisch abgetrennt. So, und die Leute haben halt gespielt und sich unterhalten, und es war relativ schwierig, den Vorträgen zu folgen. Okay. Am Anfang. Also letztes Jahr war wohl die Veranstaltung an einem anderen Ort. Aber das ist sicher was, woraus sie jetzt auch lernen werden und das irgendwie lösen. Ja, also ich denke, der Ort bietet sich schon ganz gut an, eigentlich. Der hat gut zur Veranstaltung gepasst. Gerade wenn das Wetter gut ist, dann ist, glaube ich, das auch das Gesprächsding nicht so ein riesiges Problem, weil dann sind die Leute. Konnte man wenigstens rausgehen, ja. Ja. Ja, aber wir haben viel tolle Sachen gesehen. Unter anderem einen Talk von Rami, heißt er, glaube ich, oder? Ja, ich glaube. Von Flambert. Flambert, die immer kopiert werden. Genau. Flambert, das Indie-Entwicklungsstudio, das zweiköpfige aus den Niederlanden. Das man unter anderem kennt von Ridiculous Fishing oder jetzt neu auch durch Luftrausers, was eben noch nicht fertig ist, aber schon im App Store unter anderem Namen von anderem Entwickler. nun ja. Und der hat so ein bisschen einen sehr interessanten Vortrag gehalten und hat eigentlich mehr Fragen gestellt als Antworten gegeben in dem Vortrag, aber das fand ich trotzdem sehr interessant, weil er so ein bisschen darüber philosophiert hat, wie das so ist, wie sich die Indie-Szene so entwickelt und worauf man achten muss. Also er meinte halt, als er quasi angefangen hat, da stand ihm die Welt offen, so ein bisschen. Es war irgendwie viel einfacher, Aufmerksamkeit zu bekommen als Indie. Und er hat sich da eben so reingearbeitet und die Indie-Szene hat sich so langsam etabliert und ist so der neue Mittelstand in Anführungszeichen geworden. Also sie okkupieren irgendwie so den Middle Ground jetzt schon langsam als Indie-Szene. Und er hat das Gefühl, dass die etablierten Indie-Leute unabsichtlich hinter sich so ein bisschen die Leiter hochziehen. So. Also, dass es Neueinsteiger jetzt wieder schwieriger haben, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Einerseits, weil es eben viel mehr gibt und weil die Indie-Szene breiter wird. Und andererseits, weil die etablierten Indies auch Schwierigkeiten haben, so ihre Kontakte und ihre Netzwerke irgendwie zu teilen, ohne dass die ineffektiv werden. Also er meinte halt zum Beispiel als ein Ding, dass er schon Kontakte hat irgendwie bei Microsoft oder bei Apple, die ihn halt fragen, so, hey, was ist denn irgendwie gerade cool an Indie-Sachen, was können wir irgendwie bei uns featuren und so ein bisschen pushen, was können wir irgendwie in Summer of Arcade reinnehmen oder was können wir im iTunes Store featuren? Und er meinte halt, wenn er da jetzt dreimal irgendwie Scheiße empfiehlt, dann fragen die ihn halt nicht mehr. Und umgekehrt hat das auch noch Konsequenzen für ihn, dass er halt dann vielleicht auch nicht mehr gefeatured wird. Und da macht er sich dann irgendwie schon Sorgen drum. So. Deswegen empfiehlt er halt lieber so Leute, bei denen er sich sicher ist und die er kennt. Und eben nicht den neuen kleinen Indie-Indie, ja, sozusagen. Na gut, das ist ein Prozess, der natürlich überall passiert. Also man muss sich bloß Twitter ansehen. Also da war es sicherlich vor ein paar Jahren schon auch einfacher, sich da durchzusetzen. Ja. Und eine breite Masse zu erreichen. Ja. Mal abgesehen davon, dass Twitter natürlich auch viel dafür getan hat, um neue Twitterer einfach rauszufiltern aus dem Stream. Ja, stimmt. Ja, wie kann man dem begegnen? Also ich denke ganz viel, also sehr wichtig ist natürlich, dass man sich dann meinetwegen erstmal auch unter den neuen Leuten vernetzt. Mhm. Und ich glaube, dann ist der Schritt auch oft nicht so schwer, dann wieder an alte Hasen zu kommen. Also ja, diese ganze Sache ist ein Netzwerk und es mag ja sein, dass es so Kernnetzwerke jetzt da drin gibt, so der Mittelstand, der untereinander viel enger vernetzt ist. Aber auch die, jeder von denen kennt unbekannte Entwickler. Ja. Ja. Und ich glaube, was halt sehr, sehr wichtig ist, ist, sich auszutauschen. Das ist ja eine Tugend, die im deutschsprachigen Raum eher nicht so verbreitet ist. Mhm. Aber wenn man was Gutes sieht, ein gutes Spiel, und wenn es ein gutes Spiel ist, was man halt von jemandem kennt, den man persönlich zufällig kennt, dann ist es halt ganz wichtig, darüber zu sprechen. Ja. Und es weiterzutragen. Ja. Und ich glaube, darüber kann man viel erreichen. Also kann man viel erreichen, dass eben auch trotzdem noch gute Sachen hochgespült werden, die vielleicht nicht jeder kennt. Das wäre zu hoffen. Ja, also, aber da ist halt jeder in der Verantwortung. Also auch jeder von den Hörern, ihr müsst weiter erzählen, was ihr toll findet. Genau. Weil sonst kriegt es keiner mit. Hausaufgabe an die Hörerinnen und Hörer. Schickt uns gute Indie-Spiele. Ich kriege meine Informationen ja auch bloß von irgendwelchen Leuten. Oder von irgendwelchen Webseiten und so weiter und versuchst halt dann hier wiederzugeben, wenn ich davon überzeugt bin. Ja. Ja, also seine große Sorge war halt immer, dass es irgendwie den nächsten super tollen Titel irgendwie da draußen gibt und dass ihn keiner kennt. So. Was natürlich der Fall ist. Das war schon immer so. Und das war vielleicht auch immer schon so und das ist halt jetzt schlimmer, weil es halt mehr Leute gibt, die irgendwie Indie-Games machen und dann gibt es halt vermutlich auch mehr Zeug, das eigentlich gut ist, aber das keiner kennt. Ja. Aber ja, also ich kenne das von den Brettspielen, da war das in den 90ern so, dass du mit relativ einfachen Ideen noch richtig das Parkett rocken konntest. Das ist heutzutage auch nicht mehr. Ja, ja. Deswegen zusammenhalten und zusammen sich gegenseitig unterstützen und einfach über Sachen reden, die man gut findet. Genau. Also ich finde es auf jeden Fall eine gute Idee, so diesen Talk zu halten und sich auch mal Gedanken auf dieser Metaebene zu machen. Ich glaube, er macht bei Flambe ja auch im Wesentlichen Business Development. Insofern ist es ja auch so ein bisschen sein Steckenpferd. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass solche Netzwerke ineffektiv werden, einfach durch die Größe. Also dass es halt schwierig wird, noch neue Leute reinzulassen, weil du gar nicht mehr mit denen kommunizieren kannst in der Masse. Ja. Und dann wird man halt ein bisschen skeptischer und dann denkt man sich, oh, ich bin schon so weit, das ist jetzt irgendein Anfänger, was will der von mir? Ja, klar. Ja. Ja, ja. Für mehr miteinander reden, das ist eigentlich immer gut. Ja, apropos, ich hatte einen ganz kurzen Plausch mit Terry Kavanagh, den ich so mehr oder weniger überfallen habe. Ich hatte auch das Gefühl, er fühlte sich ein bisschen überfallen. Er hatte dann Angst vor dir? Das weiß ich nicht, aber wir haben uns ganz nett unterhalten. Der hat eben auch erzählt, dass er auch an Brettspielen rumtüftelt. Und so, das fand ich, also weiß ich nicht, das muss ich dann einfach machen, wenn er schon mal da ist. Ja. Und er kriegt sicherlich von jedem Zweiten erzählt, wie toll seine Spiele sind. Das stimmt. Ja, du hattest ja noch die Trumpfkarte in der Hand, dass er Lost Cities ganz toll findet. Insofern. Die habe ich dir weggenommen, weil du einen Tag später erst kamst. Tja. Ja, wir haben dann sogar, da bin ich aber eher zufällig reingerutscht, dann am Abend noch ein Brettspiel gespielt, 100 Blank Cards. Okay. Ist kein echtes Spiel, du hast halt einen Kartensatz von 100 leeren Karten und du schreibst immer, wenn du eine leere Karte ziehst, einfach eine Regel auf. Hm. Wenn du die ausspielst, dann gilt halt das, was du aufgeschrieben hast. Sehr chaotisch, aber ja, ganz lustig. Tja, ein Chaos-Spiel sozusagen. Ja. Je nachdem, wie diszipliniert die Mitspieler sind. Tja, du hast hier was aufgeschrieben, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich weiß gar nicht, in welchem. Ja, ich habe auch noch den Marius kennengelernt. Ah, okay, klar. Marius schreibt man den nicht anders? Egal, muss ich nachher gucken. Marius Arz. Ich glaube, das ist mit J. Ist, aber. Ja, Marius Arz ist sein Twitter-Account. Ach so. Ah, und, okay. Okay. Genug Verwirrung, erzähle, was du erzählen wolltest. Genau, den kennt ihr vielleicht sogar von dem Kickstarter-Projekt von Double Fine. Unter anderem. Das war der Typ, hier steht Marius, ich weiß es nicht. Heißt er Marius? Vielleicht. Ich recherchiere das dann total noch. Total durcheinander. Egal. Auf jeden Fall, wir kennen den, weil er hat unter anderem Monkey Island in Hochgeschwindigkeit nacherzählt, alle Teile. Er hat für, ach, das war auch er. Das war auch er. Er hat dieses Kickstarter-Video gemacht für Double Fine. Er hat, Double Fine genommen zu werden, ein kleines Adventure programmiert. Genau, er hat Telltale-Teaser gemacht für die Monkey Island-Reihe bei Telltale. Also er ist dann durchaus ein Begriff so. Also er ist sehr umtriebig und Marius heißt er. Okay. Und auch ein sehr sympathischer und offener Typ. Mhm. Er hat jetzt sozusagen ein kleines Studio mit einem Kommilitonen von sich gegründet, Marius Arts, und die machen jetzt tatsächlich die Verrücktheit, ein Jahr lang jeden Monat ein Game rauszubringen. Ja. Hauptsächlich Flash-Sachen. Mhm. Genau. Und da bin ich drauf gestoßen, oder er hat mir ein paar seiner Sachen gezeigt. Was mir sehr gut gefallen hat, war The Visit. The Visit. The Visit kann man auf Newgrounds spielen. Mhm. Man sollte es einfach mal spielen. Es ist, ich würde mal sagen, ein Story-Plattformer. Okay, Story-Plattformer. Ja. Einfach mal ausprobieren. Ich fand es sehr lustig. Ja. Es gab ja so einiges an sehr tollen Spielen da. Mhm. Die meisten davon waren dann auch nominiert für den Amaze Award. Mir hat ja eigentlich besonders gefallen Sneak. Das habe ich leider nicht ausprobiert. Das ist, weil da musste man zu zweit sein und es saßen immer zwei Leute da. Ja. Das ist ein Spiel, wo du irgendwie zwei Spione spielst quasi. Kooperativ. Und du musst gemeinsam durch ein Level dich durch schleichen. Kannst dich, also da gibt es dann auch so Gegner, die irgendwie so Sichtkegel haben, und du kannst dich dann vor den Sichtkegeln quasi verstecken in Kisten. Kannst dich aber natürlich nicht in der Kiste verstecken, in der sich dein Kooperationspartner gerade versteckt. Insofern ist das dann immer so ein bisschen lustig, weil man wissen muss, in welcher Kiste man gerade ist und wo der andere ist. Und man muss gemeinsam Schalter betätigen im Level und aktiviert dadurch halt dann Dinge und darf dann raus aus dem Level. Und das ist halt dadurch so lustig, dass man irgendwie immer aufeinander angewiesen ist, dass man sich ab und zu auch räuberleitern muss. Dass man halt so gemeinsam dieses Jump and Run im Prinzip, Jump and Puzzle Run, keine Ahnung, Puzzle-Plattformer ist es ja auch ein bisschen, dass man so gemeinsam dieses Spiel spielt und immer auf den anderen Acht geben muss und kann und sich halt auch tierisch freuen kann, wenn der andere gerade irgendwie geschnetzelt wird. Sehr schön. Ja, es gab einige kooperative Sachen, ja, beziehungsweise Multiplayer-Sachen. Also ich habe am Multiplayer-Abend dann auch noch Chalo gespielt. Okay. Sah total simpel aus, ist auch total simpel, aber hat viel Spaß gemacht. Das ist einfach ein Wettrennspiel, wo du zu einem bestimmten Punkt hin musst. Und jeder darf sich am Anfang eine Sondereigenschaft aussuchen. Also der eine kann den Bildschirm kurz dunkel machen, der andere bewegt sich auf grünen Flächen schneller, der dritte hat eine Waffe und so. Mhm. Total simpel, aber hat viel, viel Spaß gemacht. Also gerade so im Multiplayer-Bereich kann man auch leichter Spaß erzeugen, das muss man schon ganz ehrlich sagen, aber da waren schöne Sachen dabei. Da waren schöne Sachen dabei. Es hat ja dann im Endeffekt auch ein kooperatives Multiplayer-Spiel gewonnen, den Amaze Award, nämlich Space Team. Genau, von dem hatte ich schon lange gehört, aber wir haben es irgendwie nie geschafft, das mal auszuprobieren, was wir heute nachgeholt haben. Genau, wir haben heute im Büro statt zu arbeiten Space Team gespielt. und das ist durchaus sehr lustig. Ja. Also das Prinzip ist quasi jeder, also das ist ein, du verbindest dich über Game Center miteinander, kannst bis zu 4 iPhones oder iPads miteinander vernetzen dahingehend und bekommst dann zufällig pro Level oder pro, ist es ein Level, weiß gar nicht, ja, im Prinzip egal, pro Level bekommst du eine zufällige Schaltfläche mit verschiedenen Kontrollen, also Drehknöpfe und Regler und Knöpfe und Kram. Ja, Fluxkompensator, den du an- und ausschalten kannst oder sowas. Irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie sie alle heißen, also so, lauter so Techno-Bubble-Zeug, weil du bist nämlich ein Space-Team in einem Raumschiff und musst dieses Raumschiff irgendwie stabilisieren, am Laufen halten, was halt so diese Enterprise-Crew macht, wenn irgendwie es blinkt und dröhnt. Und der Witz ist jetzt, dass immer eingeblendet wird, was gemacht werden muss und zwar bei jedem unterschiedlich und dass halt diese Arbeitsanweisungen nicht unbedingt die sind, die dich betreffen, sondern dass die auch deine Teammitglieder betreffen können. Das heißt, bei mir wird jetzt eingeblendet, Fluxkompensator anschalten und ich habe aber gar keinen Fluxkompensator, sondern den hast du und dann muss ich dir halt zurufen, hey, Fluxkompensator einschalten und umgekehrt geht es natürlich genauso, dass bei dir irgendwas eingeblendet wird, irgendwie so Schleimabsaugung aktivieren. Und ich habe halt den Schleimabsauger. Ja, sehr schön fand ich auch Kartoffeln schälen. Kartoffeln schälen oder irgendwie Ruhe bewahren. The good work, keep it up. Als ja, genau. Ja, so. Ja, weil im Wesentlichen ist das halt so Space-Gebubble, also Techno-Babble, was man auch aus Star Trek kennt und so. Und das ist halt total lustig, weil man steht halt dann so in diesem Raum und schreit sich gegenseitig an, dass man jetzt die Vogonenenergie umkehren muss. Und es ist nicht alles leicht auszusprechen. Nee, Discombobulator und was nicht alles, ja. Da ist schon viel Blödsinn dabei. Und es macht den tierischen Spaß. Ab und zu musst du auch shaken und das iPhone umdrehen, um irgendwie Wurmlöcher und Asteroiden zu vermeiden, was dann irgendwie nochmal das Spiel so ein bisschen auflockert. Ja, manchmal fallen deine Panels ab und du musst wieder hin genau. Dragon oder Schleim läuft drüber oder die Beschriftungen sind alle in einem seltsamen genau. Alphabet. Ja, es gibt dann durchaus noch Schwierigkeitsgrade da oben drauf. An sich ist es schon schwierig genug, eigentlich sich zu koordinieren. Man merkt aber, dass man da relativ schnell besser wird drin. So, und es macht einen tierischen Spaß und ich glaube gerade, also so als Trinkspiel auf eine gewisse Art und Weise, als Partyspiel, ist es, glaube ich, dann auch nochmal extra lustig. Ja. Nicht, dass wir im Büro tagsüber trinken würden. Aber also wir hatten aber viel Spaß. Es lohnt sich, das anzugucken. Das Verkaufsmodell ist auch ganz interessant. Das ist kostenlos zu laden. Mhm. Das ist einer der wenigen Fälle, wo ich sage, okay, das verstehe ich. Ja. Weil sonst müssten ja 4 Leute erstmal eine App sich holen, um es überhaupt mal auszuprobieren. Ja. So kannst du es kostenlos laden und dann gibt's halt Add-ons, ganz traditionell, also jetzt kein Freemium, sondern andere Missionen oder Level. Andere Modi. Expansions. Genau. Ja. Kann man die dann teilen oder muss die dann jeder das kaufen? Weiß ich jetzt nicht okay. Genau, aber ich wäre da durchaus bereit, auch ein bisschen mehr Geld drauf zu werfen. Ja, das geht mir auch so. Das macht doch sehr Spaß. Schön. Und dann hast du uns als letztes hier noch aufgeschrieben, ja, Ludum Dare. Ja, am Wochenende war Ludum Dare oder wie ich gerne sage, Ludum Dare, wenn man schon ja eben, Ludum das ist ja sagt. Eine Mischung aus Lateinisch und Englisch an der Stelle. Genau, das findet ja, glaube ich, alle 4 Monate statt oder so. Irgendwie so, ja. Thema war Minimalism und okay. Ich wollte es bloß erwähnen, schaut euch mal die Spiele an. Das waren, genau. Glaube ich, 1500 Einreichungen oder das so. Das ist im Prinzip halt so ein Game Jam. Mhm. Also es gibt 48 Stunden, in denen ein Spiel entwickelt werden soll, von der ersten Idee bis zum fertigen, in Anführungszeichen, Spiel. Und da kommt immer viel zusammen, weil das irgendwie so konzertiert auf der ganzen Welt stattfindet. Und ab und zu kommen da auch richtig gute Ideen bei rum. Genau. Jo. So viel zum Amaze. Indie Connect Festival Gedöns. Wie es genau, glaube ich, offiziell heißt. Also lohnt sich, wenn ihr selber Indie-Games machen wollt. Mhm. Es war auch eine ganz tolle Atmosphäre, weil man sich gegenseitig so die Spiele zeigen konnte und gegenseitig ausprobieren und Feedback geben. Ja. Und so viel Feedback auf einen Haufen kriegt man gar nicht so leicht. Das ist wahr. Also es hat sich definitiv gelohnt. Es war sehr schön. Und ich glaube, für nächstes Jahr steht der Termin auch schon fest. Ja. Das dürfte auch wieder so Ende April sein. Ich habe ihn jetzt gerade nicht präsent, ja, aber so kann man im Internet gucken. Mhm. Jo. Und dann habe ich noch so ein paar Empfehlungen zum Schluss. Als erstes vielleicht gleich zwei Webseiten, auf denen man so ein bisschen mehr Indie-Games findet. War mir jetzt irgendwie zwar schon präsent, aber ich hatte sie jetzt nicht in meinem regelmäßigen Feed wieder. Habe ich jetzt nach der Amaze geändert. Das ist einerseits Free Indie Games. Und Free Indie Games schreibt man in dem Falle freeindiegum.es. Das ist wieder so eine Domain, so eine lustige Domain, um es mal neutral zu formulieren. Und das ist halt ein Blog, das halt so sammelt, was es gerade an interessanten, neuen, frischen Indie-Sachen gibt. Da ist dann irgendwie auch ein bisschen weniger tolles Zeug ab und zu mit dabei. Ab und zu ist dann die richtigen Juwelen irgendwie auch mit dabei. Da kann man sich irgendwie durchklicken und schauen, was gerade frisch aus der Indie-Presse fällt. Das finde ich ganz nett. Da hat man irgendwie so wirklich mal einen relativ guten Überblick, was gerade aktuell ist. Ja, da hat auch der Terry Cavanaugh seine Finger im Spiel. Hm. Bei dem Teil. Ja, und dann wollte ich sowieso schon lange mal empfehlen und auch aus Indie-Game-Aspekten ist es interessant, Venus Patrol. Das ist so ein Blog-Magazin von denjenigen, der früher Boing Boing Videogames Untersektion gemacht hat, die ja dann leider eingestellt wurde. Und der das an der Stelle den Videogames-Journalismus mit ausreichend Passion betreibt. Es sind mitunter schon irgendwie so ein bisschen abgefahrenere Themen, die er behandelt. Es ist nahe am Puls des Indie sozusagen. Ab und zu sind es auch irgendwie komplett seltsame Blogposts, die er macht. Aber irgendwie füllt es so eine Lücke von Videogame-Journalismus abseits von Bewertungszahlen und AAA-Gedöns. Wollte ich nicht mehr missen. Mhm. Das kannte ich jetzt auch noch nicht. Das ist auch sehr schön. Ab und zu haben sie so eine Indie-Sammelkiste auch als Blogpost. Das ist sehr interessant. Mhm. Jo, und dann habe ich noch was auf Kickstarter gekauft, das ich positiv bewerten möchte und empfehlen wollte. Ich hatte ja vor geraumer Zeit mal so eine Klapphülle für mein iPhone, wo man auf der einen Seite Kreditkarten reinstecken konnte. Das fand ich immer ganz cool eigentlich. Aber dann kam irgendwann das iPhone 5 und da hat das hat dann nicht mehr reingepasst und dann ja, hatte ich das halt nicht mehr. So. Und jetzt gab's auf Kickstarter vor geraumer Zeit mal ein Projekt, dass man sich ein Kreditkartenfach hinten auf das iPhone drauf kleben kann, in Anführungszeichen. Das ist so eine relativ dünne Ledergeschichte, die so über dieses Nano-Klebezeugs funktioniert. Also es ist nicht wirklich geklebt, sondern das ist halt irgendwie so diese Gecko-Pads zum Beispiel gibt's ja da auch, die irgendwie so auf Mikrosuction whatever funktionieren. Ich habe keine Ahnung, wie genau das funktioniert, aber es klebt halt ohne zu kleben im Prinzip. Mhm. Und du kannst es dort hinten auf dein iPhone drauf tun. Das hat eine Aussparung für deine Kamera. Und da passen so bis zu 3 Kreditkarten rein, gegebenenfalls auch mehr, aber dann stresst das Leder so ein bisschen. Und es hat so eine lustige Lasche zum Dranziehen, dass dir der Karten dann auch gleich entgegenkommen. Das heißt, du hast einen schnellen Zugriff drauf. Und das ist im Prinzip genau das, was ich haben will. Dann kann ich irgendwie je nachdem, wo ich gerade unterwegs bin, eine Bahnkarte und eine Kreditkarte da gleich drin haben und habe immer alles an meinem iPhone dran und dann habe ich so ein Ding, an das ich mich festhalten kann. Also es ist irgendwie, bei mir ist es im Wesentlichen so, ich will eigentlich nicht Geldbeutel und iPhone als kritische Masse haben, so, sondern irgendwie es braucht so dieses eine Ding, wo ich weiß, Kontrollgriff an die Hosentasche und dann kann nichts mehr schief gehen. Und das macht so ein iPhone mit 2, 3 Karten dann irgendwie dann schon ganz gut. Ja. Ja, kann ich empfehlen. Habe ich mir heute aufs iPhone hinten draufgeschnallt. Sieht ganz nett aus und tut, was es soll und klebt auch ausreichend gut. Insofern bin ich sehr zufrieden damit. Okay. Okay. Ja, du hast heute gar nichts an Konsum beizutragen. Naja, The Visit solltet ihr spielen. Stimmt. Space Team solltet ihr spielen. Stimmt. Das haben wir jetzt schon, das fällt ja da auch rein, vorher abgehandelt. Ja, ja. Und dann haben wir ja dann doch so eine Stunde Sendung absolviert. Ich hatte damit gar nicht gerechnet, dass wir zu zweit so nah an die Zielvorgabe rankommen. Vor allem, weil ja doch wieder gar nicht so viel passiert ist in der Woche. Ja, aber wir haben das wird dann alles zusammen im Herbst passieren, wie Apple das angekündigt hat. Ja, wie das so ist, ja, ja, ja. Innerhalb von 90 Sekunden. Genau. Sie veröffentlichen und ausverkaufen, innerhalb von 90 Sekunden ja, als neue iPhone. Nun ja, ja. Soweit, so gut. Nächste Woche gibt's uns dann wahrscheinlich von der Republika, würde ich mal vermuten. Ich habe da auch schon so ein bisschen vorgefühlt, es gibt da so Aufzeichnungsräume gegebenenfalls, da müssen wir mal gucken. Ich habe vor Ort auch Equipment, was wir zur Not auch nutzen könnten. Ich glaube, das wird dann auch wieder eine Martin und Marcel-Folge, weil Dom ja nicht auf die Republika fährt. Ja, ich erinnere mich, letztes Mal gab es ja ein super Republika-Special, wo ich dann schon wieder weg war und ihr beim Frühstück gesprochen habt. Stimmt, das war auch sehr lustig. Also sagen wir lieber mal, wir lassen uns überraschen, wie das dann läuft. Also wir lassen uns überraschen. Aber es wird was geben. Es wird auf jeden Fall hoffentlich eine, eine Fanboys-Folge geben von der Republika. Und wir gucken mal, wer da dabei ist. Aber bis dahin verabschieden wir uns von euch und wünschen euch eine schöne Restwoche. Baba. Baba. Das ist einfach kaputt. Dann ist es einfach funktional kaputt. Das ist einfach kaputt. Ja, dein Produkt, was du gekauft hast, ist plötzlich seiner Funktionalität und seiner echt wichtigen oder wichtigsten Funktionalität auf unter 1% eingeschränkt. Das ist einfach kaputt, das ist nicht gedrosselt. Das ist einfach kaputt. Also das sind einfach 7, Quatsch, Promille. Das ist einfach kaputt. Du rufst dein Auto, fährt normalerweise fährt mit 50 durch die Stadt. Ja? Ja. 50 Kilometer in der Stunde. Und plötzlich fährt dieses Auto nur noch 375 Meter in der Stunde. Dann ist es einfach funktional kaputt. Das ist einfach kaputt. Ja, technisch gesehen dreht er im Mutterloch und vielleicht bewegt es sich noch. Das ist einfach kaputt. Aber dafür brauche ich kein Auto, um 375 Meter in der Stunde zu überwinden. Das ist einfach funktional kaputt. Ich brauche keinen DSL-Anschluss mit 384 Kilometer. Das kann ich auch über Mobilfunk machen oder mit einer Morse-Taste. Das ist einfach kaputt. Digitale Querschnittslähmung. Das ist einfach kaputt. 384 Kilobit kriegst du auch irgendwie über einen Schnürsenkel drüber. Da brauchst du kein Glas für. Ja, das steht alle möglichen Dokument. Da stehen noch Worte drin wie Drossel. Das ist keine Drossel, sondern die machen dir den Anschluss einfach nur kaputt. Das ist einfach kaputt. Dann ist es einfach funktional kaputt. Das ist einfach kaputt. Kaputt. Dann ist es einfach funktional kaputt.